Heute gehört uns Europa, Punkt, und morgen, Fragezeichen. Darüber ein Vierzeiler von Karl Kraus, geschrieben 1917. Einen Platz an der Sonne erlangen, nicht leicht, denn wenn er erreicht, ist sie untergegangen. Jetzt auf einmal wird in Europa Deutsch gesprochen. Volker Kauder, Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, freute sich mächtig. Der 100-jährige Kampf der Deutschen um die Eroberung Europas schien siegreich zu enden. Was war ihnen nicht alles schiefgegangen, seit das kaiserliche Deutschland das Ziel in seinem Ersten Weltkrieg, 17 Millionen Tote, verfehlt hatte? Erst waren die Deutschen von ihren Nachbarn in Quarantäne gesteckt worden. Aufs Schrecklichste aus dieser befreit, war die Nation in ihren nächsten, den Zweiten Weltkrieg, 60 Millionen Tote gezogen, dessen Ende sie sich reichlich verdient hatte. Eingedenk des Misserfolgs mit der Isolierung und weil für das letzte Gefecht gegen den Kommunismus auf derart einschlägig erfahrene Kombattanten nicht zu verzichten war, versuchte der geplagte Kontinent diesmal, die Deutschen durch Umarmung zu entwaffnen. Es dauerte, bis die ihre Chance B und R griffen, Europa zu umarmen, bis sie es im Schwitzkasten hatten. Was folgte, war die Epoche der deutschen Mimikrie als Musterknabe des Westens, der freien Welt, des Abendlands, der das Maul nicht allzu weit aufriss und andere für sich sprechen ließ. Wer sich einfand, den Feind von gestern zu entsühnen, wurde, man war ja doch das Land der Dichter und Denker geblieben, die kulturelle Instanz des Kontinents, von so hochgeschwollenen Einrichtungen belohnt, wie dem Aachener Karlspreis für Verdienste um europäische Einigung, für besonders anstellige Premiers, Präsidenten und Könige wie Juan Carlos, François Mitterrand, Václav Havel oder Tony Blair. Und doch hörten die weniger Dummen unter den Nachbarn nie auf, die deutsche Gefahr zu wittern. 1989 beim Fall der Mauer brach die britische Premierministerin Thatcher in den spontanen Seufzer aus. Zweimal haben wir die Deutschen geschlagen, jetzt sind sie wieder da. Frankreichs Präsident Mitterrand bekniete den letzten Vorsitzenden der SED, einen gewissen Gregor Gysi, doch bitte die Wiedervereinigung der Deutschen zu hintertreiben. Zu spät. Weitere 12 Jahre später, als die Frankfurter Allgemeine anlässlich des deutschen Überfalls auf Jugoslawien klagen musste, Frankreich und Großbritannien hätten diesen, Zitat, großserbischen Staat eingerichtet, um Deutschland, Österreich und Ungarn zu bestrafen und am Boden zu halten. Und Springers Welt am Sonntag stöhnte, für Franzosen und Briten seien, Zitat, die Serben, vor allem die alten Alliierten gegen Deutschland und Jugoslawien, vor allem ein antideutsches Bollwerk im Südosten Europas. Hatte Deutsch-Europa die seligen Sieger zweier Weltkriege längst in der Armbeuge. Heute ist Europa eine deutsche Exportkolonie, regiert mit Hilfe eines Juniors, der sich, ein wenig selbstironisch wohl schon, noch immer La Grande Nation nennt. Was ein spanischer Arbeitsloser zu fressen bekommt, ein portugiesischer Lehrer verdient, wenn ein Franzose in Rente geht und Irland der Dispo gestrichen wird, wessen öffentliches Eigentum an welchen deutschen Kapitalisten zu privatisieren ist, wie lange ein griechischer oder italienischer Ministerpräsident im Amt bleiben darf und von wem er ersetzt werden muss, wer sein Volk nach dessen Meinung fragen und wann er Wahlen abhalten darf, wird in Berlin entschieden. Und von Hiwis in Brüssel mit dem EU-Ratspräsidenten Van Rompuy verkündet. Italien braucht Reformen und keine Wahlen. Ithaca wegtreten. Mitunter wird die ehemalige Sekretärin für Agitation und Propaganda der Freien Deutschen Jugend nun mit Bismarck verglichen, was außerhalb Deutschlands keine Schmeichelei ist, hinter ihrem Rücken aber auch gern mit einem anderen. Der Führer hat uns einbestellt, soll Spiegel Online zufolge ein Diplomat aus einem Nachbarland Deutschlands gesagt haben, als er und seine Kollegen beim Europaberater der Bundeskanzlerin antreten mussten. Selbst der intellektuell so bescheidene wie national unbedenkliche Helmut Schmidt meint, dass Merkels Berlin ein Zentrum, Zitat, schädlicher deutschnationaler Kraftmeierei geworden sei. Des Volkes Mehrheit meint das ganz und gar nicht. Schmidts deutschnationaler Parteifreund Donani forderte den Kanzler AD ziemlich rüde auf, sich bei seiner Nachfolgerin zu entschuldigen. Gleichgesinnte Redner wie der Vorsitzende der CSU-Gruppe im Europaparlament verlangen, Großbritannien müsse sich entscheiden, Zitat, ob es weiterhin als 27. Mitgliedstaat der Europäischen Union seine Zukunft selbst gestalten oder lieber als 51. Bundesstaat der USA Befehle aus Washington empfangen will. Zitat Ende. Statt aus Berlin. Auch Deutschlands gefürchteter Arbeiterführer Sommer ist nicht von schlechten Großeltern. Der britische Premier David Cameron, sagte er, führt sich auf als Schutzpatron der Spekulanten. Die Euro-Gegner in der FDP aber tragen T-Shirts mit dem Aufdruck EUDSSR, Europa, die Union Sozialistischer Sowjetrepubliken. Wo immer die Stimme des Volkes sich hören lässt, haben Europa und der Euro als Deutschlands Unglück die Rolle der Juden übernommen. So gern nämlich die Deutschen Europa ausbeuten und kommandieren, so wenig hat sie ihr Neid und ihr Hass auf die alten Feinde verlassen. Auf die Südländer, die nichts im Sinn haben als Dolce Vita und Bunga Bunga. Auf die leichtlebigen Franzosen, auf das perfide Albion, das uns mit gerafftem Kapital piesackt und im Zweifel an die Wall Street verrät. Kalt bis an ihre Mördergrube hinan haben sie den Versuch der Briten, Italiener und Franzosen verfolgt, mit ihrer libyschen Militäroperette, der gleichwohl echte Menschen zum Opfer gefallen sind, einen Saisonerfolg zu ertrotzen, während eine Transall der Bundeswehr in die rauchenden Trümmer von Benghazi ein Spezialkommando absetzte, bestehend aus dem Staatssekretär des Bundesministeriums der Wirtschaft, dem Geschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft und Vertretern von 20 deutschen Unternehmen, um abzuräumen, was die Verbündeten erst zu erobern hofften. Als die deutsche Kanzlerin Anfang Dezember Europa antreten ließ, salutierten 26 Nationen. Allein die 27., das von Thatcher und Blair entindustrialisierte und zu einem Wettbüro herabgewirtschaftete Großbritannien, versagte sich. Eine Dummheit, die sich wohltuend von der servilen Schlaumeierei der 26 abhob. Die Frage der Macht wäre also vorerst geklärt, nicht so die ökonomische. Was will Berlin mit einem Europa, dessen Bewohner sich den herrlichen Exportpofel nicht mehr leisten können, mit dem Deutschland seinen Reichtum erwirtschaftet? Oder denkt das nationale Kapital schon weiter? An ein Europa als Union der Dumpinglöhne, das mit billigen Qualitätsprodukten die Märkte Asiens, Afrikas und Lateinamerikas platt macht? War es das, was Angela Merkel im Kopf hatte, als sie posaunte, unsere soziale Marktwirtschaft muss in der ganzen Welt verankert werden? Sein könnte aber auch, und Indizien gibt es, dass andere Europäer den Gürtel nicht so ergeben enger schnallen wie die deutsche Frau und ihr kleiner Mann, es also zu Unruhen, Streiks, Generalstreiks gar kommt, womöglich grenzüberschreitenden, weil vereint in der europäisch-gemeinschaftlichen Wut auf die Diktatur der Bosch, der Krauts, der Moffen, Cabezas Quadratas, des Tüske-Pack und so weiter. Schon heute gewinnt, wenn irgendwo in Europa gewählt wird, von zwei Kandidaten immer der eine, egal ob rechts oder links, der, anders als der erbarmungswürdige Sozialdemokrat Zapatero, noch nicht im Fernsehen gezeigt wurde, wie er Angela Merkel die Schleppe trägt. So keimt die vage Hoffnung, die Deutschen könnten sich zum dritten Mal in 100 Jahren übernommen haben.